Du bist schön, du bist weich, du bist schwarz und weiß zugleich. Hörst mir zu, gib's mir Mut. Du bist schlecht und du bist gut. Du bist meine, du bist meine, du bist meine. Mit dir fühle ich mich frei, denn mir gibt es nur uns zwei. Irgendwie hängst du mich ein und so wird es immer sein. Du bist meine, du bist meine, du bist meine. Du bist meine, du bist meine. Du bist meine, ja meine. Was ich an dir mag, irgendwie bist du mir nah und bist immer für mich da. Du bist meine, ja meine, nur meine. Wenn ich rede, hörst du zu, gibt keine Widerworte und bist still. Du verstehst mich, kennst meine Gedanken, du weißt, was ich will. Zweisamkeit kommt herein und trinkt ein und dann fange ich an zu schreien. Du bist meine, du bist meine. Mein Zellwand, mein Zellwand, mein Zellwand.